wieso die Jährchen wechselten, begann etwas umzugehen im Hause Berghof. Ein Geist, dessen unmittelbare Abstammung von dem Dämon, dessen bösartigen Namen wir genannt haben, Hans Castorp ahnte. Mit der unverantwortlichen Neugier des Bildungsreisenden hatte er diesen Dämon studiert, ja, bedenkliche Möglichkeiten in sich vorgefunden, an dem ungeheuerlichen Dienste, den die Mitwelt ihm widmete, ausgiebig teilzunehmen, dem Wesen zu frönen, das jetzt um sich griff, nachdem es übrigens genau wie das alte keimweise und da und dort sich andeutend schon immer vorhanden gewesen, war er nach seiner Gemütsart wenig geschaffen. Trotzdem bemerkte er mit Schrecken, dass auch er, sobald er sich ein wenig gehen ließ, in Miene, Wort und Gehaben einer Infektion unterlag, der niemand in der Runde sich entzog. Was gab es denn? Was lag in der Luft? Zanksucht, kriselnde Gereiztheit, namenlose Ungeduld, eine allgemeine Neigung zu giftigem Wortwechsel, zum Wutausbruch, ja zum Handgemenge. Erbitterter Streit, zügelloses Hin- und Hergeschrei entsprang alle Tage zwischen einzelnen und ganzen Gruppen, und das Kennzeichnende war, dass die Nichtbeteiligten, statt von dem Zustande der gerade Ergriffenen abgestoßen zu sein oder sich ins Mittel zu legen, vielmehr sympathetischen Anteil daran nahmen und sich dem Taumel innerlich ebenfalls überließen. Man erblasste und bebte, die Augen blitzten ausfällig, die Münder verbogen sich leidenschaftlich, man beneidete die eben Aktiven um das Recht, den Anlass zu schreien. Eine zerrende Lust, es ihnen gleich zu tun, peinigte Seele und Leib. Und wer nicht die Kraft zur Flucht in die Einsamkeit besaß, wurde unrettbar in den Strudel gezogen. Die müßigen Konflikte, die gegenseitigen Bezichtigungen vor dem Angesicht der schlichtungsbemühten, aber brüllender Grobheit selbst erschreckend leicht verfallenden Obrigkeit häuften sich im Hause Berghof. Und wer es bei leidlich gesunder Seele verließ, konnte nicht wissen, in welcher Verfassung er zurückkehrte. Ein Mitglied des guten Russentisches, eine recht elegante Provinzdame aus Minsk, noch jung und nur leicht krank, 3 Monate und nicht mehr waren ihr zudiktiert, begab sich eines Tages in den Ort hinunter zum französischen Blusenhaus, um Einkäufe zu machen. Hier zankte sie sich derart mit der Ladnerin, dass sie in letzter Erregung zu Hause wieder eintraf, einen Blutsturz erlitt und fortan unheilbar war. Ihrem herbeigerufenen Gatten wurde eröffnet, dass ihres Bleibens hier oben nun immer und ewig sein müsse. Das war ein Beispiel dessen, was umging. Widerwillig führen wir weitere an. Dieser und jener wird sich des rundbebrillten Schülers oder ehemaligen Schülers am Tische Frau Salomons erinnern, dieses dürftigen jungen Menschen, der die Gewohnheit hatte, sich seine Speisen auf dem Teller zu einem kleinen Gemengsel zusammenzuschneiden und dieses aufgestützt in sich hineinzuschlingen, wobei er zuweilen mit der Serviette hinter die dicken Augengläser fuhr. So hatte er immer noch ein Schüler oder ehemaliger Schüler all die Zeit her gesessen, geschlungen und sich die Augen gewischt, ohne Anlass zu einer mehr als flüchtig hinstreifenden Beachtung seiner Person zu geben. Jetzt jedoch, eines Morgens, beim ersten Frühstück, ganz überraschend und sozusagen aus heiterem Himmel, erlitt er einen Zufall und Raptus, der allgemeines Aufsehen erregte, den ganzen Speisesaal auf die Beine brachte. Es wurde laut in der Gegend, wo er saß. Bleich saß er dort und schrie. Und es galt der Zwergin, die bei ihm stand. »Sie lügen«, schrie er mit sich überschlagender Stimme. »Der Tee ist kalt, eiskalt ist mein Tee, den Sie mir gebracht haben. Ich will ihn nicht. Versuchen Sie ihn doch selbst, bevor Sie lügen, ob er nicht lauwarmes Spülicht ist und von anständigen Menschen überhaupt nicht zu trinken. Wie können Sie es wagen, mir eiskalten Tee zu bringen? Wie können Sie auf den Gedanken verfallen und sich einreden? Sie könnten mir solches laue Gesöff vorsetzen, mit auch nur einiger Aussicht, dass ich es trinke? Ich trinke es nicht. Ich will es nicht.« kreischte er und fing an, mit beiden Fäusten auf den Tisch zu trommeln, dass alles Geschirr der Tafel klirrte und tanzte. »Ich will heißen Tee. Sie, der heißen Tee, will ich. Das ist mein Recht vor Gott und den Menschen. Ich will es nicht. Ich will Brühe heißen. Ich will auf der Stelle sterben, wenn ich auch nur einen Schluck. Verfluchter Krüppel!« gellte er auf einmal, indem er gleichsam mit einem Ruck den letzten Zügel abwarf und zur äußersten Freiheit der Raserei begeistert durchstieß. Er hob die Fäuste dabei gegen Emerentia und zeigte ihr buchstäblich seine beschäumten Zähne. Dann fuhr er fort zu trommeln, zu stampfen und sein ich will nicht zu heulen, während es unterdessen im Saale wie immer ging. Furchtbare und angespannte Sympathie ruhte auf dem tobenden Schüler. Einige waren aufgesprungen und sahen ihm mit ebenfalls geballten Fäusten, zusammengebissenen Zähnen und glühenden Blicken zu. Andere saßen bleich mit niedergeschlagenen Augen und bebten. Dies taten sie noch, als der Schüler schon längst in Erschöpfung versunken vor seinem ausgewechselten Tee saß, ohne ihn zu trinken. Was war das? Ein Mann trat in die Berghofgemeinschaft ein, ein ehemaliger Kaufmann, 30-jährig, schon lange febril, seit Jahren von Anstalt zu Anstalt gewandert. Der Mann war Judengegner, Antisemit, war es grundsätzlich und sportsmäßig, mit freudiger Versessenheit. Die aufgelesene Verneinung war Stolz und Inhalt seines Lebens. Er war ein Kaufmann gewesen, er war es nicht mehr. Er war nichts in der Welt, aber ein Judenfeind war er geblieben. Er war sehr ernstlich krank, hustete schwer beladen und tat zwischendurch, als ob er mit der Lunge nieste. Hoch, kurz, einmalig, unheimlich. Jedoch war er kein Jude und das war das Positive an ihm. Sein Name war Wiedemann, ein christlicher Name, kein Unreiner. Er hielt sich eine Zeitschrift genannt »Die arische Leuchte« und führte Reden wie diese »Ich komme ins Sanatorium X in A«, »Wie ich mich in der Liegehalle installieren will«, »Wer liegt links von mir im Stuhl? Der Herr Hirsch!« »Wer liegt rechts? Der Herr Wolf!« »Selbstverständlich bin ich sofort gereist« und so weiter. »Du hast es nötig«, dachte Hans Castorp mit Abneigung. Wiedemann hatte einen kurzen, lauernden Blick. Er sah tatsächlich und unbildlich so aus, als hinge dicht vor seiner Nase eine Puschel, auf die er boshaft schielte und hinter der er nichts mehr sah. Die Missidee, die ihn ritt, war zu einem juckenden Misstrauen, einer rastlosen Verfolgungsmanie geworden, die ihn trieb. Unreinheit, die sich in seiner Nähe versteckt oder verlarvt halten mochte, hervorzuziehen und der Schande zuzuführen. Er stichelte, verdächtigte und geiferte, wo er ging und stand. Und kurz das Betreiben der Anprangerung alles Lebens, das nicht den Vorzug besaß, der sein einziger war, füllte seine Tage aus. Die inneren Umstände nun, mit deren Andeutung wir eben befasst sind, verschlimmerten das Leiden dieses Mannes außerordentlich. Und da es nicht fehlen konnte, dass er auch hier auf Leben stieß, das den Nachteil aufwies, von dem er, Wiedemann, frei war, so kam es unter dem Einfluss jener Umstände zu einer Elendsszene, der Hans Castorp beizuwohnen hatte und die uns als weiteres Beispiel für das zu Schildernde dienen muss, denn es war da ein anderer Mann. Zu entlarven gab es nichts, was ihn betraf. Der Fall war klar. Der Mann hieß Sonnenschein. Und da man nicht schmutziger heißen konnte, so bildete Sonnenscheins Person vom ersten Tage an die Puschel, die vor Wiedemanns Nase hing, auf die er kurz und boshaft schielte und nach der er mit der Hand schlug, fast weniger um sie zu verjagen, als um sie ins Pendeln zu versetzen, damit sie ihn desto besser reize. Sonnenschein, Kaufmann wie der andere von Hause aus, war ebenfalls recht ernstlich krank und krankhaft empfindlich. Ein freundlicher Mann, nicht dumm und selbst scherzhaft von Natur, hasste er Wiedemann für seine Sticheleien und seine Puschelschläge, auch seinerseits bald bis zum Leiden. Und eines Nachmittags lief alles in der Halle zusammen, weil Wiedemann und Sonnenschein einander dort auf ausschweifende und tierische Weise in die Haare geraten waren. Es war ein Anblick voll Grauen und Jammer. Sie katzbalgten sich wie kleine Jungen, aber mit der Verzweiflung erwachsener Männer, mit denen es dahin gekommen ist. Sie gingen einander mit den Krallen ins Gesicht, hielten sich an Nase und Kehle, während sie aufeinander losschlugen, umschlangen sich, wälzten sich in furchtbarem und radikalem Ernste am Boden, spien nacheinander, traten, stießen, zerrten, hieben und schäumten. Herbeigeeiltes Büropersonal trennte mit Mühe die Verbissenen und Verkrallten. Wiedemann, speichelnd und blutend, wutverblödeten Angesichts, zeigte das Phänomen der zu Berge stehenden Haare. Hans Castorp hatte das noch nie gesehen und nicht geglaubt, dass es eigentlich vorkomme. Die Haare standen Herrn Wiedemann starr und steif zu Berge. Und so stürzte er davon, während Herr Sonnenschein das eine Auge in Bläue verschwunden und eine blutende Lücke in dem Kranz lockigen schwarzen Haares, das seinen Schädel umgab, ins Büro geführt wurde, wo er sich niederließ und bitterlich in seine Hände weinte. So ging es mit Wiedemann und Sonnenschein. Alle, die es sahen, bebten noch stundenlang. Auch in Naphtas organischem Innern schritt die Krankheit fort, die der physische Grund, oder muss man sagen Vorwand, gewesen, weshalb seine Ordenslaufbahn ein so verfrühtes Ende genommen. Und die hohen und dünnen Bedingungen, unter denen man lebte, konnten ihrer Ausbreitung nicht Einhalt tun. Auch er war oft bettlägerig. Und er sprach bei erhöhtem Fieber mehr noch schärfer und beißender als ehedem. Jene ideellen Widerstände gegen Krankheit und Tod, deren Niederlage vor der Übergewalt einer niederträchtigen Natur Herrn Settembrini so schmerzte, mussten dem kleinen Naphta fremd sein. Und seine Art, die Verschlimmerung seines Körperzustandes aufzunehmen, war denn auch nicht Trauer und Gram, sondern eine höhnische Aufgeräumtheit und Angriffslust sondergleichen. Eine Sucht nach geistiger Bezweifelung, Verneinung und Verwirrung, die die Melancholie des anderen aufs Schwerste reizte und ihre intellektuellen Streitigkeiten täglich verschärfte. Hans Castorp natürlich konnte nur von denen reden, denen er beiwohnte, aber er war so ziemlich gewiss, dass er keine versäumte, dass seine des pädagogischen Objektes Gegenwart vonnöten war, um bedeutende Kolloquien zu entzünden. Und wenn er Herrn Settembrini nicht den Kummer ersparte, Naphtas Bußheiten hörenswert zu finden, so musste er doch zugeben, dass sie nachgerade alles Maß und häufig genug die Grenze der geistig Gesunden überschritten. Dieser Kranke besaß nicht die Kraft oder den guten Willen, sich über die Krankheit zu erheben, sondern sah die Welt in ihrem Bilde und Zeichen. Zum Ingrimm Herrn Settembrinis, der den lauschenden Zögling am liebsten aus dem Zimmer gewiesen oder ihm die Ohren zugehalten hätte, erklärte er die Materie für ein bei weitem zu schlechtes Material, um den Geist darin verwirklichen zu können. Dies anzustreben sei eine Narrheit. Was komme dabei heraus? Eine Fratze. Das Wirklichkeitsergebnis der gepriesenen französischen Revolution sei der kapitalistische Bourgeoisstaat. Eine schöne Bescherung, die man in der Weise zu verbessern hoffe, dass man den Greuel universal mache. Die Weltrepublik, das werde das Glück sein, sicher. Fortschritt, ach! Es handelte sich um den berühmten Kranken, der beständig die Lage wechsle, weil er sich Erleichterung davon verspreche. Der uneingestandene, aber heimlich ganz allgemein verbreitete Wunsch nach Krieg sei davon ein Ausdruck. Er werde kommen, dieser Krieg. Und das sei gut, obgleich er anderes zeitigen werde, als seine Veranstalter sich davon versprechen. Naphta verachtete den bürgerlichen Sicherheitsstaat. Er nahm Veranlassung, sich darüber zu äußern, als man im Herbst auf der Hauptstraße spazieren ging und bei beginnendem Regen plötzlich und wie auf Kommando alle Welt Regenschirme über die Köpfe hielt. Das war ihm ein Symbol für die Feigheit und ordinäre Verweichlichung, die das Ergebnis der Zivilisation seien. Ein Zwischenfall und Menetekel, wie der Untergang des Dampfers Titanic, wirke atavistisch, aber wahrhaft erquicklich. Danach großes Geschrei nach mehr Sicherheit des Verkehrs, überhaupt immer die größte Empörung, sobald die Sicherheit bedroht scheine. Das sei jämmerlich und reime sich in seiner humanitären Schlaffheit rechtartig auf die wölfische Krudität und Niedertracht des wirtschaftlichen Schlachtfeldes, das der Bürgerstaat darstelle. Krieg! Krieg! Er sei einverstanden. Und die allgemeine Lüsternheit danach scheine ihm vergleichsweise ehrenwert. Sobald aber etwa Herr Settembrini das Wort Gerechtigkeit ins Gespräch einführte und dieses hohe Prinzip als vorbeugendes Mittel gegen innen- und außenpolitische Katastrophen empfahl, da zeigte es sich, dass NAFTA, der kürzlich noch das Geistige für zu gut befunden hatte, als dass seine irdische Ausprägung je gelingen könne und solle, eben dies Geistige selbst unter Zweifel zu setzen und zu verunglimpfen bestrebt war. Aber wir greifen im unerschöpflichen Hin und Her nach Proben von NAFTAs Feindseligkeit, während es nur allzu Gegenständliches zu erzählen gibt. Eines Nachmittags im Februar vereinigten sich die Herren nach Mondstein auszufliegen, einem Orte 1,5 Stunden Schlittenfahrt von der Stätte ihres Alltags entfernt. Es waren NAFTA und Settembrini, Hans Castorp, Ferge und Wiesal. In 2 einspännigen Schlitten fuhren sie, Hans Castorp mit dem Humanisten, NAFTA mit Ferge und Wiesal, der neben dem Kutscher saß, um 3 Uhr gut eingehüllt vom Domizil der Auswärtigen ab und nahmen unter Schellengeläut, das so freundlich durch schneestille Landschaft geht, ihren Weg an der rechten Lehne hin, vorbei an Frauenkirch und Glaris, gegen Süden. Schneebedeckung rückte rasch aus dieser Himmelsrichtung vor, so dass bald nur noch hinten über der Rätikonkette ein blassblauer Streifen zu sehen war. Der Frost war stark, das Gebirge nebelig, die Straße, die sie führte, schmale, geländerlose Plattform zwischen Wand und Abgrund, hob sich steil ins Tannenwilde. Es ging schrittweise. Abfahrende Rodler kamen oft auf sie zu, die bei der Begegnung absteigen mussten. Hinter Biegungen klang zart und warnend fremdes Geläut auf. Schlitten mit 2 Pferden hintereinander gespannt gingen vorbei und das Ausweichen forderte Behutsamkeit. Nahe dem Ziele tat ein schöner Blick auf eine felsige Partie der Zügenstraße sich auf. Man stieg aus den Decken vor dem kleinen Gasthaus von Mondstein, das sich Kurhaus nannte, und die Schlitten zurücklassend, ging man noch einige Schritte weiter, um gegen Südosten nach dem Stulser Grat auszuschauen. Die Riesenwand, 3000 Meter hoch, war nebelverhüllt, nur irgendwo ragte eine himmelhohe Zacke überirdisch, walhallmäßig fern und heilig unzugänglich aus dem Gedünst hervor. Hans Castorp bewunderte das sehr und forderte auch die anderen auf, es zu tun. Er war es, der mit Unterwerfungsgefühlen das Wort unzugänglich aussprach und damit Herrn Settembrini Anlass gab zu betonen, dass jener Fels natürlich sehr wohl zu betreten sei. Überhaupt gäbe es das kaum noch Unzugänglichkeit und irgendwelche Natur, auf die der Mensch nicht schon seinen Fuß gesetzt habe. Eine kleine Übertreibung und Diktuerei, erwiderte NAFTA, und er nannte den Mount Everest, der dem Vorwitz des Menschen bis dato eisige Ablehnung entgegengesetzt habe und in dieser Reserve dauernd verharren zu wollen scheine. Der Humanist ärgerte sich. Die Herren kehrten zum Kurhaus zurück, vor dem neben den eigenen ein paar fremde, ausgespannte Schlitten standen. Man konnte hier wohnen. Im Obergeschoss gab es Hotelzimmer mit Nummern. Dort lag auch das Esszimmer, bäuerisch und wohlgeheizt. Die Ausflügler bestellten einen Imbiss. Bei der dienstwilligen Wirtin Kaffee, Honig, Weißbrot und Birnenbrot, die Spezialität des Ortes. Den Kutschern ward Rotwein geschickt. Schweizerische und holländische Besucher saßen an anderen Tischen. Wir hatten Lust zu sagen, dass an demjenigen unserer 5 Freunde die Erwärmung durch den heißen und sehr löblichen Kaffee ein höheres Gespräch gezeitigt habe. Doch wären wir ungenau damit, denn dies Gespräch war eigentlich ein Monolog NAFTAs, der es nach wenigen Worten, die andere beigetragen, allein bestritt. Ein Monolog, geführt auf recht sonderbare und gesellschaftlich anstößige Art, da der Ex-Jesuit sich nämlich liebenswürdig instruierend ausschließlich an Hans Castorp damit wandte, Herrn Settembrini, der an seiner anderen Seite saß, den Rücken zukehrte und auch die beiden anderen Herren völlig unbeachtet ließ. Es wäre schwer gewesen, das Thema seiner Improvisation, der Hans Castorp mit halb und halb zustimmendem Kopfnicken folgte, bei Namen zu nennen. Einheitlichen Gegenstandes war sie wohl eigentlich nicht, sondern bewegte sich locker im Geistigen, da und dort anstreifend und im Wesentlichen darauf aus, die Zweideutigkeit der geistigen Lebenserscheinungen, die irisierende Natur und kämpferische Unbrauchbarkeit der daraus abgezogenen großen Begriffe auf eine entmutigende Art nachzuweisen und bemerklich zu machen, in wie schillerndem Gewande das Absolute auf Erden erscheine. Allenfalls hätte man seinen Vortrag auf das Problem der Freiheit festlegen können, das er im Sinne der Verwirrung behandelte. Unter anderem sprach er von der Romantik und dem faszinierenden Doppelsinn dieser europäischen Bewegungen vom Anfange des 19. Jahrhunderts, vor der die Begriffe der Reaktion und der Revolution zunichte würden, sofern sie sich nicht zu einem höheren vereinigten, denn es sei selbstverständlich höchst lächerlich, den Begriff des Revolutionären ausschließlich mit dem Fortschritt und der siegreich anrennenden Aufklärung verbinden zu wollen. Die europäische Romantik sei vor allem eine Freiheitsbewegung gewesen, antiklassizistisch, antiakademisch, gerichtet gegen den altfranzösischen Geschmack, gegen die alte Schule der Vernunft, deren Verteidiger sie als gepuderte Perückenköpfe verhöhnt habe. Und Naphta fiel auf die Freiheitskriege, auf fichtische Begeisterungen, auf jene rausch- und gesangvolle völkische Erhebung, gegen eine unerträgliche Tyrannei, als welche sich nur leider die Freiheit, das heißt die Ideen der Revolution, verkörpert habe. Sehr lustig. Laut singend habe man ausgeholt, um die revolutionäre Tyrannei zugunsten der reaktionären Fürstenfuchtel zu zerschlagen. Und das habe man für die Freiheit getan. Der jugendliche Zuhörer werde da des Unterschiedes oder auch Gegensatzes von äußerer und innerer Freiheit gewahr und zugleich der kitzligen Frage, welche Unfreiheit mit der Ehre einer Nation am ehesten, am wenigsten verträglich sei. Freiheit sei wohl eigentlich mehr noch ein romantischer als ein aufklärerischer Begriff. Denn mit der Romantik habe er die unentwirrbare Verschränkung menschheitlicher Ausdehnungstriebe und leidenschaftlich verengender Ich-Betonung gemeinsam. Individualistischer Freiheitstrieb habe den historisch-romantischen Kultus des Nationalen gezeitigt, der kriegerisch sei und den der humanitäre Liberalismus finster nenne. Wiewohl dieser doch ebenfalls den Individualismus lehre, nur eben ein wenig andersherum. Der Individualismus sei romantisch-mittelalterlich in seiner Überzeugung von der unendlichen, der kosmischen Wichtigkeit des Einzelwesens, woraus die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, die geozentrische Lehre und die Astrologie sich ergäben. Andererseits sei Individualismus eine Angelegenheit des liberalisierenden Humanismus, welcher zur Anarchie neige und jedenfalls das liebe Individuum davor schützen wolle, der Allgemeinheit geopfert zu werden. Das sei Individualismus. Eins und auch wieder das andere. Ein Wort für manches. Aber das müsse man einräumen, dass Freiheitspathos die glänzendsten Freiheitsfeinde, die geistreichsten Ritter des Vergangenen im Kampf mit dem andachtslos zersetzenden Fortschritt erzeugt habe. Und Naphta nannte Arndt, der den Industrialismus verflucht und den Adelsstand verherrlicht, nannte Görres, der die christliche Mystik verfasst habe. Und ob denn Mystik etwa nichts mit Freiheit zu tun habe, ob sie etwa nicht antisch scholastisch, antidogmatisch, antipriesterlich gewesen sei. Man sei freilich gezwungen, in der Hierarchie eine Freiheitsmacht zu erblicken, denn sie habe der schrankenlosen Monarchie einen Damm entgegengesetzt. Die Mystik des ausgehenden Mittelalters aber habe ihr freiheitliches Wesen als Vorläuferin der Reformation bewährt. Der Reformation, die ihrerseits ein unauflösliches Filzwerk von Freiheit und mittelalterlichem Rückschlag gewesen sei. Luthers Tat, ei ja, sie habe den Vorzug mit derbster Anschaulichkeit das fragwürdige Wesen der Tat selbst, der Tat überhaupt, zu demonstrieren. Ob Naphtas Zuhörer wisse, was eine Tat sei. Eine Tat sei beispielsweise die Ermordung des Staatsrates Kotzebue durch den Burschenschafter Sand gewesen. Was habe dem jungen Sand, kriminalistisch zu reden, die Waffe in die Hand gedrückt? Freiheitsbegeisterung, selbstverständlich. Sehe man jedoch näher hin, so sei es eigentlich nicht diese. Es seien vielmehr Moralfanatismus und der Hass auf unvölkische Frivolität gewesen. Allerdings nun wieder habe Kotzebue in russischen Diensten, im Dienste der Heiligen Allianz also, gestanden. Und so habe Sand denn doch wohl für die Freiheit gestochen. Was freilich aufs Neue der Unwahrscheinlichkeit verfalle, Kraft des Umstandes, dass sich unter seinen nächsten Freunden Jesuiten befunden hätten. Kurzum, was immer die Tat auch sein möge, auf jeden Fall sei sie ein schlechtes Mittel, sich deutlich zu machen. Und zur Bereinigung geistiger Probleme trage sie auch nur wenig bei. Darf ich mir die Erkundigung erlauben, ob sie mit ihren Schlüpfrigkeiten bald zu Rande zu kommen gedenken? Herr Settembrini hatte es gefragt, und zwar mit Schärfe. Er hatte gesessen, mit den Fingern auf den Tisch getrommelt und den Schnurrbart gedreht. Jetzt war es genug. Seine Geduld war zu Ende. Aufrecht saß er, mehr als aufrecht. Sehr bleich hatte er sich sozusagen im Sitzen auf die Zehen gestellt, so dass nur noch seine Schenkel den Stuhlsitz berührten. Und so begegnete er blitzenden schwarzen Auges dem Feinde, der sich in geheucheltem Erstaunen nach ihm umgewandt hatte. »Wie beliebten Sie sich auszudrücken?« lautete Naphtas Gegenfrage. »Ich beliebte«, sagte der Italiener und schluckte hinunter, »ich beliebe, mich dahin auszudrücken, dass ich entschlossen bin, Sie daran zu hindern, eine ungeschützte Jugend noch länger mit ihren Zweideutigkeiten zu behelligen. Weil, Herr, ich fordere Sie auf, nach Ihren Worten zu sehen. Einer solchen Aufforderung, mein Herr, bedarf es nicht. Ich bin gewohnt, nach meinen Worten zu sehen, und mein Wort wird präzis den Tatsachen gerecht, wenn ich ausspreche, dass Ihre Art, die ohnehin schwanke Jugend geistig zu verstören, zu verführen und sittlich zu entkräften, eine Infamie und mit Worten nicht streng genug zu züchtigen ist.«